لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب Geschwister, bei dieser Eroberung oder Befreiung, wie man es sieht, von Khaybar, sind natürlich manche Sahaba gefallen, رضي الله تعالى عنهم, unter ihnen Mahmud ibn Salama al-Ansari, denn dort hat einer von den Leuten aus Khaybar hat auf ihm, der Mann heißt, er hat auf ihn eine Steinmühle geschmissen. Das ist ein riesiger Stein von oben, von der Burg. Und dann ist er gestorben, radiallahu ta'ala anhu. Und danach hat Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, mit ihm Mubaraza gemacht. Ein Duell. Ja, das heißt, vor der Schlacht hat man manchmal Duelle gemacht. Also eine Person gegen eine andere kämpfen lassen. Einfach so, zwischen den zwei Parteien. Und derjenige, der natürlich gewonnen hat, dessen Leute sind noch motivierter jetzt zu kämpfen. Und die Partei, die verloren hat, je nachdem, kann sein, sie sind demotiviert, kann aber auch sein, dass sie ihre Angst dazu bringt, wütend zu sein und dann noch mehr also motiviert sind. Ja? Insofern hat man solche Duelle gemacht vor dem Kampf. Und dann hat er dieser Marhab, oder wie auch immer heißt, der wurde dann von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala getötet. Und dieser jüdische Mann, der war eigentlich ein starker Kämpfer. Und das hat bei den Juden von Khaybar ihre Motivation herabgesetzt. Dann gibt es einige Überlieferungen, die erzählen, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu dort eine riesengroße Tür, das sozusagen wie ein Tor genommen hat und als Schutzschild benutzt hat. Aber diese Überlieferungen, liebe Geschwister, die sind alle daif. Die sind alle unauthentisch und insofern irrelevant. Und unser Imam Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu gilt als ein Kämpfer und er gilt auch als ein Tapferer. Das Wort Tapfer, Shuja'a gilt er, unabhängig von diesen Überlieferungen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Wie dem auch sei, in einer authentischen Überlieferung wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute von Khaybar bekämpft hat und er hat Ländereien eingenommen, das heißt die Palmen und die Landstücke, und sie haben sich zurückgezogen und Zuflucht gesucht, Schutz gesucht in ihren Schlössern und in ihren Burgen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen eine friedliche Abmachung ausgemacht. Das heißt, sie haben aufgegeben und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgenden Vorschlag gemacht. Und zwar, dass der Prophet alaihi salatu wasalam alles Gold und Silber und die Waffen und Schilder und alles mögliche, er bekommt er sallallahu alaihi wasallam. Und sie dürfen alles nehmen, was sie mitnehmen können. Und dass sie auch nichts von dem, was sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hätten geben müssen, behalten dürfen. Dass sie nichts davon behalten. Aber wenn sie das trotzdem machen sollten, das heißt, sollen sie trotzdem Gold oder Silber oder Wertsachen mitnehmen, die sie eigentlich nicht mitnehmen dürften, dann gilt der Vertrag nicht mehr und dann werden sie einfach wie Kriegsgefangene behandelt. Und das haben sie tatsächlich teilweise gemacht. Und zwar, sie haben den Moschus, den Misk von Huyay ibn Akhtab geheim gehalten. Und Moschus ist einer der wertvollsten Parfüms, die es auf der Welt gibt. Und Huyay ibn Akhtab, vielleicht nicht erinnern, das ist der von einer von Banu Nadir, einer der Führer von Banu Nadir gewesen. Als sie vertrieben worden sind nach Asham, ist er nach Khaybar gegangen und dort aufgenommen worden. Und er war derjenige, der die Parteien angehetzt hat gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Insofern heißt es dann in der Überlieferung, dass der Prophet alaihi salatu wasalam zu Sa'yah, dem Onkel von Huyay ibn Akhtab, gesagt hat: Wo ist der Misk, der Moschus von Huyay ibn Akhtab? Er sagte: Azhabathu al-hurubu wal-nafaqat. Das heißt, er sagte wortwörtlich: Die ganzen Kriege und die ganzen Ausgaben, die wir haben, Ja, darunter ist eben der Moschus auch gefallen. Das heißt, wir haben den Moschus verwenden müssen, verkaufen müssen für Sachen. Später haben sie dann den Moschus gefunden und so wurde derjenige, der das geheim gehalten hat, hingerichtet. Ja? Weil, wie ausgemacht war, wenn sie etwas geheim halten, dann darf. Und dann wurden natürlich ihre Frauen, ihre Kinder gefangen genommen. Im Norden von Khaybar gibt es eine Gegend, die heißt Fadak. Diese Leute, sie haben sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch darauf geeinigt, auf den Frieden, und dass er ihnen sozusagen ihr Leben lässt und auch, dass sie ihre Vermögen behalten dürfen. Und der Prophet alaihi salatu wasalam ist darauf eingegangen und hat sich mit ihnen auf etwas ganz Bestimmtes geeinigt, wie wir inshallah gleich sehen werden. Das heißt, diese Leute von Fadak sind nicht die gleichen wie von Khaybar. Die von Khaybar haben wir gerade eben gesagt, worauf sie sich geeinigt haben. Die Leute von Fadak, im Norden von Khaybar, dort haben sie sich darauf geeinigt, dass die Leute, dort bleiben dürfen und ihr Vermögen unter bestimmten Bedingungen behalten dürfen. Kommen wir gleich inshallah noch dazu. Die gefallenen Juden in der Schlacht von Khaybar sind, liebe Geschwister, 93 Männer. 93 Männer, mehr nicht. Das ist alles, was dort passiert ist. Und eine der Gefangenen von den Leuten von Khaybar war eben die Tochter von Huyay ibn Akhtab. Und die Tochter von Huyay ibn Akhtab ist Safiyya radiallahu ta'ala anha, die Mutter der Gläubigen geworden später. Die Mutter der Gläubigen, die Geschichte war ganz einfach, dass die Muslime haben diese Leute jetzt nach dem Krieg gefangen genommen, als Kriegsgefangen, ganz normal. Jetzt durfte man logischerweise, oder der Prophet a.s.w. hat dann in diesem Fall das Recht, diese Kriegsgefangenen zu entscheiden, was er mit ihnen macht. Entweder sie werden eben verurteilt, oder sie werden freigelassen, oder sie können sich frei kaufen, oder sie werden versklavt, je nachdem, was am sinnvollsten in der jeweiligen Situation ist. Als aber die Muslime gesehen haben, dass der Prophet alaihi salatu wassalam Safiyya gesehen hat, und sie ist nicht irgendeine, sie ist die Tochter eines Adligen. Und logischerweise, liebe Geschwister, die Adligen, die wollen andere Behandlung haben als andere Menschen. Und so hat der Prophet alaihi salatu wassalam sie freigelassen. Sie war versklavt, hat er sie freigelassen und dann hat er sie sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Radiallahu ta'ala anha. Warum, liebe Geschwister? Weil das ist eine der sinnvollsten Methoden, wie du das zerbrochene Herz eines Menschen wieder heilen kannst und wieder zusammenkriegst, weil sie hat sozusagen ihren Vater verloren, sie hat ihr Volk verloren. Und genau das gleiche, als die eine Mutter der Gläubigen in Abyssinien war und ihr Mann gestorben war, wollt ihr euch noch erinnern? Ja, da hat der Prophet a.s. auch die Frau geheiratet, obwohl er in Mekka ist oder Medina, und sie war in Abyssinien. Und wer hat sie verheiratet? Wer war ihr Wali? Der Najashi, der Negus selbst. Ja? Insofern ist das eine, Salama, radiallahu anhu. Insofern ist das eine unglaubliche Tat unseres Propheten, wo zeigt, dass er gehandelt hat, nicht als Mensch, sondern eben als Prophet. Das sei nicht als Mensch gehandelt, sondern als Prophet, kann man sagen. Sallallahu alaihi wasallam. Von den Muslimen sind es ungefähr 20 Männer, laut Ibn Ishaq und laut Al-Waqidi sind es 15 gewesen. Also Allahu a'lam, irgendwas in diese Richtung. Aber das Interessante ist, subhanallah, guckt mal, die Juden von Khaybar, obwohl sie hinter ihren Festungen gekämpft haben, war die Anzahl ihrer Märtyrer viel größer als die Anzahl der von den Muslimen. Die einen über 90 und die anderen gerade mal um die 20. Subhanallah. Und da ist auch folgendes, in diesem Zeitraum ist dieser folgende Hadith sozusagen entstanden, wenn man das so sagen kann. Und zwar hat eine jüdische Frau dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein gegrilltes Schaf geschenkt. Und ihm eingeladen, ein gegrilltes Schaf zu essen. Aber sie hatte dieses Schaf an der Schulter vergiftet. Besonders an der Schulter, sie hat es insgesamt vergiftet. Aber besonders an der Schulter vergiftet. Warum? Weil jeder von uns weiß, dass dieses Fleisch an der Schulter ist, das Fleisch am besten schmeckt. Deswegen, wenn du deinem Bruder bei Eid al-Adha oder sowas einen Gefallen tun willst und du willst ihm was schenken, dann schenke ihm nicht irgendein Stück, sondern schenkst du ihm das Beste. Ja, die Arabisch Ketif. Das ist das angenehmste und weicheste und das Fleisch, das am besten schmeckt. Und der Prophet a.s.w. mochte auch dieses Stück am meisten. Deswegen hat die Frau doch besonders viel Gift reingemacht beim Arm oder bei dieser Stelle. Dann hat der Prophet a.s.w. davon ein wenig gegessen. Aber subhanallah al-azim, Allah wollte, dass dieses tote, gegrillte Schaf spricht. Und Allah Azza wa Jal, der dich, obwohl du tot warst und nicht leben konntest und nichts konntest, hat dir sprechen beigebracht, hat dich reden lassen. Und Allah Azza wa Jal, der den Menschen, nachdem er gestorben ist und zu Asche oder Staub geworden ist, er wird ihn auch lebendig machen, wird wieder reden können. Genauso hat er ein Schaf, das gegrillt war, auch wieder reden lassen, subhanahu wa ta'ala. Und alles ist für ihn ein leichtes. Und das Schaf hat gesprochen und gesagt, iss mich nicht, denn ich bin vergiftet. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam das dann wieder ausgespuckt, aber einen Teil davon hat er runtergeschluckt. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat die Frau gefragt, warum sie das gemacht hat, und sie hat es zugegeben, aber er hat sie dafür nicht bestraft, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil unser Prophet alaihi salatu wasallam ist eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Und er wurde hier versucht zu töten. Man hat versucht, ihn zu ermorden. Also, liebe Geschwister, das ist einer der Beispiele, der unser Prophet alaihi salatu wasalam von Allah geleitet ist. Weil, wenn unser einer in seiner Umgebung wäre, ich meine, stellt euch die Geschichte vor von den Banu Qaynuqa oder Nadir, die damals vertrieben worden sind, wegen der Geschichte mit dem Hijab. Hat gleich einen oder anderen getötet. Ja? Weil es gibt Situationen, wo man sich nicht im Griff hat. Und ich weiß nicht, wenn einer versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, wie die Leute um ihn herum reagieren. Wie dem auch sei, der Prophet alaihi wasallam hat sie nicht dafür bestraft. Warum? Weil er niemals Rache genommen hat wegen seiner selbst. Aber ein anderer Sahabi, der dort anwesend war, Bishr ibn Ma'rur, radiallahu ta'ala anhu, er hat davon auch gegessen und er ist daran gestorben, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie hinrichten lassen. Warum? Weil es gilt jetzt nicht mehr sein Recht, sondern es ist das Recht einer anderen Person, und er kann zwar über sich selbst entscheiden sallallahu alaihi wasallam, aber er hat nicht das Recht zu entscheiden über das Recht einer anderen Person sallallahu alaihi wasallam. Was den Muslimen sehr viel geholfen hat bei der Befreiung von Khaybar, Befreiung natürlich von dem Kufr, Befreiung von der Ungerechtigkeit, Befreiung von der Unterdrückung, ist, dass die Muslime Zeit hatten und nicht beschäftigt waren mit den Kuffar von Quraysh. Was auch wir heute in der Khutbah gehört haben, weil der Prophet ﷺ hatte diesen Vertrag des Friedens in Al-Hudaybiyah schon abgeschlossen, über das wir inshallah noch was sprechen werden, aber da sozusagen hat ein Problem sozusagen schlafen gelegt. Ja? Das ist sozusagen für die nächsten 10 Jahre ist es jetzt uninteressant. Subhanallah, guck mal, wie sinnvoll und weise unser Prophet a.s.w. gehandelt hat. Also er ist in der Minderheit, er ist schwach, sie sind wenige Muslime, der Islam ist noch am Anfang. Also, wir sind erst gerade vertrieben worden. Ich meine, was wollen sie plötzlich gegen die Herrschaft von der ganzen arabischen Halbinsel angehen? Nein, sie haben gesagt, wir machen mit denen Frieden. Deswegen hat der Prophet a.s.w. auch alles akzeptiert bei diesem Friedensvertrag. Auch Bedingungen, die eigentlich unfair sind. Die sind absolut ungerecht. Trotzdem hat er das gemacht. Warum? Weil er wusste, dadurch hatten wir ein riesiges Problem weniger. Quraysh und alle seine Anhänger, alle seine Verbündeten werden nicht mehr gegen mich angehen in der, sag mal, in der nächsten Zeit. Deswegen gehört das so etwas natürlich zur Weisheit. Weil Khaybar und die Quraysh waren verbündet. Aber jetzt, wo der Prophet a.s. gegen Khaybar gevorgegangen ist, wusste er, dass Quraysh die Khaybar nicht unterstützen wird. Ja. Und ebenfalls Rapafan, auch ein arabischer Stamm, der auch verbündet war mit den Leuten von Khaybar, auch wie Geschwister, sie haben die Leute, die Juden von Khaybar im Stich gelassen, aber aus einem anderen Grund, und zwar, weil sie Angst hatten, ihr Vermögen zu verlieren, ihre Immobilien zu verlieren in Medina. Insofern, die Quraysh wurden getroffen von starkem Grimm oder Gram und starker Sorge, weil sie gehört haben, dass die Muslime gegenüber Khaybar gesiegt haben, und damit haben sie niemals gerechnet gehabt, und schon gar nicht, weil die Juden dort ihre festen Barrikaden hatten und Burgen und Festungen hatten, und weil sie viele Kämpfe hatten und Waffen gehabt haben, und wie dem auch sei, das hat sich wie ein Echo verbreitet der arabischen Halbinsel, dass die Leute von Khaybar im Stich gelassen worden sind und dass die Leute von Khaybar verloren haben, und auch die Leute von Mekka vorher in Badr und so weiter und so fort, da haben viele Beispiele dafür gehabt, zweifellos. Tayyib, liebe Geschwister, der Prophet a.s. hat aber die Juden von Khaybar nicht vertrieben. Es ist authentisch überliefert worden, dass der Prophet s.a.w. zu den Juden von Khaybar gesagt hat, ihr dürft doch zu Hause bleiben. Sie hatten sich geeinigt, vor allem wie wir gesagt haben, aber die Juden haben dann zum Propheten a.s. gesagt, nahnu a'lamu bil ardi minkum. Das heißt, wir kennen uns in der Landwirtschaft besser aus als ihr. Weil die Juden waren dort Bauern, Palmwirtschaft, okay? Dann haben gesagt, wir kennen uns mit der Landwirtschaft besser aus als ihr. Also, Vorschlag, lass uns doch da bleiben. Entschuldigung, wir kümmern uns um die Dattelpalmen, und ihr bekommt einen Anteil des Ertrages, wir bekommen einen Anteil des Ertrages, und das war's. Und darauf hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eingelassen, und die Tatsache, dass sie ihm diesen Vorschlag gemacht haben, weist darauf hin, dass Khaybar gewaltsam befreit worden ist. Weil eine Stadt kann entweder sein gewaltsam, indem sie die anderen in die Knie zwingt, oder es kann sein, dass man sich auch friedlich einigt, dass die Leute, also dass man sich friedlich einigt. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann regelmäßig, immer wenn Erntezeit war, Abdullah ibn Rawaha radiallahu ta'ala anhu geschickt, oder auch jemand anderes. Und einmal hat er Abdullah ibn Rawaha geschickt, um zu schätzen. Dieses Khars. Man schätzt, liebe Geschwister, wie viele Datteln diese Palmen geben werden. Das ist ein Beruf. Ja, ist ein, also nennst du den Beruf, oder wie, es gibt Experten. Sie können, wenn Sie die Palmen sehen in einem bestimmten Reifestadium, können Sie schätzen und sagen, diese Palmen werden im Endeffekt so und so viel Wasq hergeben. Wasq ist eine Einheit, eine Maßeinheit. Ja. Ein Wasq sind 60 Sa'. Okay, was ein Sa'? Ein Sa' sind 4 Mudd. Okay, was ein Mudd? Ein Mudd sind 2 Hände voll. Also wenn du beide Hände, meine ich, zusammentust und das voll machst von einem durchschnittlich großen Menschen, ohne dass er seine Finger ausstreckt oder zu weit einzieht, dann hast du, das ist einen Mudd. So, 4 davon sind ein Sa', 60 davon sind ein Wasq. Okay? So. Und Abdullah ibn Rawaha ist einmal hingegangen und dann hat er geschätzt und kam auf 20.000 Wasq. 20.000 Wasq, wenn wir das multiplizieren mit 60, dann haben wir die Sa'-Zahl, sind 120.000. Ja, 20.000 mal 6 sind 120.000. Und mal 4 sind dann, habe ich gerechnet, 480.000. 480.000, Wallahu a'lam.